Mongoloid. He was a mongoloid, happier than you and me. Handsome Hank and his lonesome boys. Don und Kalle erhielten ihren Einberufungsbefehl und traten zu ihrer Musterung an, deren Ergebnis zu ihren Ungunsten ausfiel. Kalle versuchte als Alkoholiker durchzukommen, kam volltrunken zur Untersuchung, doch der weltkluge Amtsarzt attestierte nüchtern die Tauglichkeit. Er fand eine Stelle als Fahrer beim Roten Kreuz. Auch Don erhielt nur ein Lächeln, als er bei der Musterung auf die Frage, ob und welche Drogen er zu sich nehme, rund 20 psychoaktive Pflanzen mit lateinischem Namen und Wirkstoff auflistete. Er trat schließlich eine Stelle an, bei der er eine Wohngruppe geistig Behinderter betreute. Don war sehr zufrieden mit seinen Aufgaben. Tom, der Wohngruppenleiter, war sehr freundlich und gelassen, ein typischer Sozialpädagoge im Rentierpullover, mit dem Don über alles sprechen konnte. Der Wohngruppenurlaub stand an und Tom benötigte noch einen zweiten Bullifahrer, weshalb er Don fragte, ob er jemanden wisse. Er brauchte kaum zu überlegen. Kalle konnte sowohl Bus fahren als auch Gitarre spielen. Gleich nach der Arbeit rief er ihn an. »Hallo Kalle, hast du Lust auf kostenlosen Urlaub?« »Gerne, solange es keine Demonstration mit tausenden ideologisch verblendeten schwarzen Männern ist.« »Wo geht's denn hin?« »Ins Flachland.« »Und wo ist der Haken?« »Du musst fahren.« »Ist das alles?« »Wir fahren nicht alleine, sondern mit 12 Behinderten und 2 Sozialpädagogen.« »Also mit 14 Bekloppten.« »Das klingt gut, solange ich niemanden den Arsch abwischen muss. Mir reicht es schon, wenn ich einmal täglich an meine eigenen niederen Verdauungsorgane erinnert werde.« 2 Wochen später startete die muntere Reisegruppe. Nachdem Kalle mit Don und 6 Behinderten in den Bus gestiegen war, legte er eine Kassette mit bayerischer Volksmusik ein und fuhr gelassen los. »Die Kassette ist von meinem Vater und ich dachte, dass sie den Bekloppten gut gefallen wird. Außerdem ist die Musik so schön gemütlich, wie Busfahren. Wenn ich Bus fahre, lehne ich mich im Sitz zurück, entspanne mich und fühle mich wie der König der Straße. Das Wichtigste beim Fahren ist die Entspannung. Keine hektischen Entscheidungen, keine Panik und alles einfach laufen lassen.« »Du klingst so, als ob du über Sex redest. Ganz recht, wenn ich mit einer Fee ins Bett steige, mache ich es genauso. Einfach entspannen, mich wie ein König mit seiner Königin fühlen, keine Panik und alles einfach laufen lassen. Autofahren sollte sein wie ein genüsslicher, langsamer Sonntagnachmittagsverkehr.« »Vielleicht brauchst du deine Frau nur, um zu kompensieren, dass du keinen Führerschein hast.« »Vielleicht fährst du nur so gerne Bus, weil du keine Freundin hast.« Die Kassette lief während der Fahrt 3-mal durch und als sie auf dem Bauernhof im Flachland ankam, brummten die behinderten Herzilein und strahlten entrückt. Nachdem sie sich im zur Herberge umgebauten Bauernhof einquartiert hatten, nahm Tom Kalle kurz beiseite und erklärte ihm, wer alles zur Gruppe gehörte. »Also, Detlef ist etwas zurückgeblieben und depressiv. Er ist ein großer Western-Fan. Holger ist ein Autist, der jeden Menschen umarmt und dabei „Ich liebe dich“ sagt. Nimm das nicht zu ernst und pass auf, dass er dich nicht erdrückt. Er ist stärker, als er aussieht.« Kalle unterbrach. »Ich mag Autisten. Ich stehe nicht so auf Beziehungen.« Tom fuhr fort. »Bruno, der große Dicke mit dem Teddybär, ist ein Spezi der besonderen Art. Er ist sehr kindisch und braucht sein Teddybären, sonst rastet er aus. Wenn er wütend wird, dann droh ihm damit, dass der schwarze Mann kommt. Dann wird er wieder ruhig. Hubert ist durchgängig am Brabbeln. Sein Sprachzentrum ist gestört. Lass dich von seinem Eule-Beule-Engel-Bengel nicht stören. Fritz ist pflegeleicht. Das Einzige, was er sagen kann, ist allerdings... ganz fix, ganz schnell. Bei ihm müssen wir aufpassen, dass er genug zu essen bekommt. Hilde ist Epileptikerin. Für einen starken Anfall hat sie immer ihre Notfallmedizin um den Hals, die allerdings anal eingeführt werden muss. Sollte sie also umfallen und zucken, was nur 1 bis 2 Mal im Jahr vorkommt, dann ruf mich und ich bin sofort da. Hilde ist die Freundin von Klaus, dem Downy. Klaus ist wild und witzig. Tom beschrieb die weiteren Mitgereisten und erklärte Kalle seine Aufgaben. »Also, du bist dafür zuständig, den Bus zu fahren, ein bisschen auf die Gitarre herumzuklimpern und ein bisschen auf die Behinderten aufzupassen. Ansonsten genieß einfach den Urlaub. Es ist schon toll, dass du überhaupt ohne Bezahlung mitgekommen bist. Oder, wie wir Sozialpädagogen gerne sagen, trink einen Tee und entspann dich. Wenn du magst, kannst du auch an den Reitstunden teilnehmen.« »Reitstunden?« »Ja, es gibt hier ein paar Pferde und einen Steigknecht und einmal täglich können wir die Behinderten zum Reiten schicken.« Die meisten Behinderten liebten Kalle vorbehaltlos, was für ihn selbst unverständlich war. Besonders Hilde verehrte ihn. 10-mal täglich lief sie auf ihn zu, umarmte ihn und sagte, »Hab dich lieb!« Auch Detlef mochte ihn sehr, weil er endlich jemanden gefunden hatte, mit dem er stundenlang über Westernfilme sprechen konnte. Detlef war das Highlight des 2. Tages, als er in voller Cowboy-Montur zum Reiten erschien. Don fragte ihn, warum er wie ein Sheriff aussehe, worauf er antwortete, »Will bei Bonanza mitspielen, also muss ich reiten lernen.« Der Reitunterricht verlief für ihn jedoch höchst unbefriedigend. Nachdem er es mit einiger Mühe geschafft hatte, seinen pummeligen Körper auf ein kleines Pony zu hieven, fiel er auch gleich wieder hinunter. Dasselbe passierte beim zweiten und dritten Versuch, woraufhin Tom diagnostizieren musste, dass Detlef über keinen ausreichenden Gleichgewichtssinn zum Reiten verfügte. Damit brach dessen Welt zusammen. Die Einsicht, keine Rolle bei Bonanza zu bekommen, war für ihn derart elementar, dass er, vom Leben gedemütigt, ausdauernd heulte und mit Schokolade getröstet werden musste. Dann zog er sich in sein Zimmer zurück, um seine Spiel mir das Lied vom Tod-CD anzuhören. Kalle schaute alle halbe Stunde bei ihm vorbei, aber mehr als »Das Leben ist Melancholie« bekam er von ihm nicht zu hören. Am zweiten Abend gab es eine Grillparty. Willi, der alte Stallknecht und Reitmeister, legte Fleisch und Würstchen auf. Liebevoll schnitt er das Fleisch ein, um zu überprüfen, ob es schon durch war. Don unterhielt sich eine Weile mit ihm, merkte jedoch schnell, dass man sich mit den meisten der geistig Behinderten besser unterhalten konnte, weil Willi ausschließlich Plattdeutsch sprach und Don nach dem dritten Bier nur noch erahnen konnte, worüber er sprach, und lachte. Schließlich mischte sich Kalle in das Gespräch mit ein, was sich für Don so anhörte. »Moin, Willi, Uldethus, was mag die Kunst?« »Joa, dat geit, grillt halt.« »Jo, all tot jetzt, mut lecker schmecke.« »Joa, dat geit. Und? Geitet arm Jungchen wieder mui? Dat Detlef, dat ist vom Pferd gefalle?« Willi fasste sich am Kopf, als er sich daran erinnerte, wie Detlef vom Pferd gefallen ist. »Ja, geit gut. Kick mal, hi ist wieder am Tanze. Und treicht sie'n Sheriffstern. Ja, him geit gut.« »Mensch, darauf trinke war nu mal, Kornche. Nicht, Uldethus?« Don fühlte sich etwas befremdet. Offensichtlich reichten Korn und Plattdeutsch aus, um Männersolidarität für einen Abend zu erzeugen. Er beobachtete die Behinderten beim Tanzen, denen es offenbar egal war, welche Musik aus dem Ghetto Blaster kam. Klaus, der Downie, betrunken von 5 Flaschen alkoholfreiem Bier, tanzte wild und ausdauernd. Er sprang in die Luft, spielte Luftgitarre, raunte wie ein Death-Metal-Grunter und benahm sich wie ein großer Star. »Ein toller Tanzstil«, dachte Don, »sehr innovativ, ausdrucksstark und kreativ.« Plötzlich fasste sich Klaus ans Herz, rührte wie ein Elch und fiel um. Er fiel auf die Wiese und sah tot aus. Tom und Hilde kamen schnell angelaufen. Hilde gab ihm einen Hustenbonbon. Dann stand Klaus wieder auf und tanzte weiter. Don betrachtete die gelassenen Augen von Tom, der Behinderte ohne Panik und Hektik betreute und vieles einfach laufen ließ. Später setzten sich alle an ein Lagerfeuer. Kalle holte seine Gitarre und klimperte ein paar bekannte Liedchen. Hubert sang auch, wobei er nie den Ton traf und seinen Text wie »Hat hier Alef Oma«, »Hat hier Alef Opa«, »Hat hier Alef Tante« und »Hat hier Alef Neffe« klang. Don bemerkte, dass Fritz gierig auf das Fleisch schaute, also fragte er Tom, ob Fritz schon etwas zum Essen bekommen habe. »Mensch, ich glaube, den Fritz haben wir heute ganz vergessen. Ich hol ihm was.« Er eilte zum Grill, holte ein großes Stück Fleisch für Fritz, schnitt es in kleine Teile und gab es ihm mit der Frage »Ketchup oder Senf?« Fritz antwortete »Ganz fix, ganz schnell« und bekam beides. Die nächsten Tage waren mit Ausflügen, Spielen, Reiten und Grillen so ausgefüllt, dass sie wie im Flug vergingen. Einen kleinen Höhepunkt schuf Don, als es ihm gelang, einen kurzen Ausflug mit Kalle und ein paar Behinderten über die Grenze nach Holland zu organisieren, um an einem Coffeeshop Gras für die Mitarbeiterrunden am Abend zu besorgen. Behindertentransporte werden an der Grenze nicht kontrolliert. Am Tag vor der Abreise gingen Kalle und Don in der Mittagspause mit Klaus und Hilde spazieren. Weil beide, obwohl sie sehr eigenständig waren, keinerlei Orientierungssinn hatten, mussten sie bei ihren mittäglichen Spaziergängen immer begleitet werden. Sie wanderten ein paar einsame Feldwege entlang bis zu einem nahegelegenen kleinen Teich, wo sich Don und Kalle auf eine Bank setzten, während Klaus und Hilde einmal um den Teich herumtrotteten. Kalle holte sein Taschenmesser hervor und schnitt ein Herz in die Bank. Eigentlich wollte er Klaus plus Hilde hineinschnitzen, das Herz war jedoch zu klein, also beließ er es bei Klar plus Hill. »Danke für die Einladung, Don. Ich finde es sehr erfrischend zu sehen, dass es Menschen gibt, die verrückter sind als du und denen es schlechter geht als mir.« »Ich glaube nicht, dass es hier allen schlecht geht. Schau dir Hilde und Klaus im Sonnenlicht an.« »Ach ja, diese süßen Mongoloiden.« »Sie wirken so verliebt wie am ersten Tag. Gestern habe ich gesehen, wie Klaus eine Blume für Hilde gepflückt hat und sie hüpfte vor Glück und fuchtelte wie verrückt mit ihren Armen und Händen.« Plötzlich begannen Klaus und Hilde sich hektisch zu bewegen. »Schau mal, Kalle, jetzt sehen sie so aus, als hätten sie Speed geschluckt.« »Irgendwas stimmt dort nicht«, bemerkte Kalle. »Ich glaube, dies ist nicht die Situation, um sich genüsslich zurückzulehnen. Don, lass uns mal bei den beiden vorbeischauen.« Schnell liefen sie hin. Hilde heulte und brachte mühsam hervor. »Biene hat Klaus in den Hals gestochen. Bonbon hilft nicht.« Sie hatte Klaus, wie immer, wenn es ihm schlecht ging, mit Hustenbonbons versorgt. Diesmal half es allerdings nicht, er lief schon bläulich an und röchelte. Don befahl Kalle, »du läufst schnell zum Telefon und ich bleib hier und beruhige ihn.« Kalle fuhr ihn an. »Nein, du rennst zum Telefon und ich bleibe hier. Und keine blöden Hippie-Diskussionen. Gib mir dein Feuerzeug.« »Du willst doch jetzt keine rauchen?« »Nein, gib mir einfach dein Feuerzeug.« Bereits am Laufen warf ihm Don das Feuerzeug zu. Klaus schleppte sich auf die Bank, röchelte noch ein wenig und verlor das Bewusstsein. Kalle klappte sein Taschenmesser auf und erhitzte die Klinge mit dem Feuerzeug. Hilde schaute ihn kurz mit weit aufgerissenen Augen an, dann heulte sie weiter. Kalle zog sein Metallica-T-Shirt aus und warf es ihr zu. »Halt dir das vor die Augen und sei still, es wird schon wieder gut.« Hilde gehorchte und heulte in das T-Shirt. Der Rettungswagen traf etwa 20 Minuten später ein. Don hatte am Telefon leider nur eine ungenaue Ortsbeschreibung abgeben können und die Versorgung mit Krankenwagen ist im Flachland nicht halb so gut wie in der Stadt. Der Notarzt traf einen konzentrierten Kalle, eine heulende Hilde und einen bewusstlosen Klaus, der in einer kleinen Blutlache lag. Er untersuchte Klaus, überprüfte Puls und Atem und kontrollierte die Blutung am Hals. »Ui, das soll wohl ein Luftröhrenschnitt sein«, bemerkte der Notarzt. »Sieht ganz schön blutig aus. Das hätte er lieber den Profis überlassen sollen.« Klaus überlebte. »Kalle, was hast du getan?« Don blickte ihn noch atemlos von Zurücklaufen an. »Luftröhrenschnitt, was sonst? Es war naheliegend. Habe ich schon einmal im Fernsehen gesehen und ich dachte, schlimmer als bei den Satanic Perverses wird es nicht werden.« »Wie hast du das getan?« Don staunte und fühlte sich in den falschen Film versetzt. »Ich habe mein Taschenmesser genommen, es über dem Feuerzeug desinfiziert und dann habe ich ein Loch in seinen Hals gestochen. Er hat jedoch nicht zu atmen angefangen, also habe ich durch das Loch so lange in seine Lunge gepustet, bis er wieder selbst geatmet hat. Es hat stark geblutet und damit das Blut nicht in seine Lunge läuft, habe ich die beiden Hälften so auseinandergehalten, dass das Blut nur noch links und rechts ablief. Schimanski, dachte ich, wenn Ozzy Osbourne einer Fledermaus den Kopf abbeißen kann, dann kann ich einem Klaus in den Hals pusten. Er war ziemlich widerlich und organisch. Ich finde es schon eklig, eine Frau zu küssen, einem Downy in den Hals zu blasen, war aber noch eine Spur ekliger. Eine Erfahrung, auf die ich nicht besonders scharf war. Es war eine Tat, du hast ihm vielleicht das Leben gerettet. Ich hätte ihn auch töten können, jeder macht mal Fehler. Kalle blinzelte und lächelte. Don wusste, dass er stolz auf seinen Fehler war. Auch an diesem Abend kehrte irgendwann schließlich Bettruhe ein. Tom stellte eine Kiste Bier auf den Tisch. »Gut, dass wir jetzt unter uns sind. Das Bier brauchen wir heute. Danke, Kalle. Bisher habe ich keinen einzigen Sozialpädagogen kennengelernt, dem ich zutrauen würde, etwas Ähnliches zu verbringen. Mein Berufsfeld ist von Weicheiern überlaufen. Die Krankenpfleger meinten, ohne den Luftröhrenschnitt wäre Klaus vielleicht erstickt oder hätte noch mehr von seinen Hirnzellen verloren. Er hat allerdings eventuell eine Lungenentzündung von dem vielen Blut und bleibt deswegen eine Woche in Beobachtung. Wir können nur hoffen, dass er überlebt. Ich denke, du und Don, ihr könnt euch heute nach Belieben betrinken. Conny und ich werden morgen früh die Morgenrunde alleine leiten. Ist doch okay, Conny?« »Ich bin ohnehin noch fertig von gestern und will ins Bett. Ich nehme heute das Babyfon von Hubert und du morgen. Okay, Tom?« Conny trank ihren letzten Schluck Bier und verschwand. Tom dimmte das Licht und bereitete die erste Runde Molotow-Cocktails vor. Ein Molotow-Cocktail besteht aus einem Glas Tequila und einer Zitronenscheibe, auf der einen Strohrum 80 getränkter Zuckerwürfel liegt. Der Zuckerwürfel wird entzündet und wenn sich der Zucker mit der Zitrone vereinigt hat, wird die Zitronenscheibe gegessen und der Tequila getrunken. Don drehte sich eine Zigarette und begann zu erzählen. »Klaus tat mir heute ziemlich leid. Ich hatte ähnliche Erlebnisse in meiner Jugend. Ich weiß, was ein Erstickungsanfall bedeutet. Ich werde euch erzählen, warum ich so ein merkwürdiger Hippie bin.« Kalle wunderte sich. »Wie, du bist nicht naturstoned und mit langen Haaren geboren?« »Nein, es gibt keinen Grund, zynisch zu werden. Als ich 13 war, lag ich mit Keuchhusten im Krankenhaus. Dass ich Keuchhusten hatte, habe ich allerdings erst später erfahren. In dieser Zeit hatte ich Erstickungsanfälle, alle 3 bis 4 Stunden ein. Mein Vater war vollkommen überfordert und brachte mich ins Krankenhaus. Was sollte er auch anderes mit seinem Jüngchen tun, der alle paar Stunden regelmäßig keuchte und blau anlief?« Kalle unterbrach. »Wer A sagt, muss auch Bier trinken.« Und trank. Don fuhr fort. »Keuchen ist übrigens ein Euphemismus. Ich keuchte nicht nur wie ein alter Kettenraucher, sondern ich rang lautstark nach Luft. Das Gefühl eines Keuchhustens kann man in etwa damit vergleichen, wie wenn man sich einen Besenstiel in die Luftröhre schiebt und dabei versucht zu atmen. Ich röchelte also gelegentlich vor mich hin, rang lautstark nach Luft und wurde eingewiesen. Dort wusste man allerdings auch nicht, was mit mir los war. Offensichtlich wird die Diagnose Keuchhusten nicht besonders häufig gestellt. Sie ließen mich einfach liegen, und wenn es mir keuchend gelang, rechtzeitig auf den Notknopf zu drücken, wurde mir eine hübsche junge Krankenfee vorbeigeschickt, die mir gänzlich hilflos beim Röcheln zuschauen durfte.« Kalle unterbrach. »Das letzte Bier hat keine Taschen.« Und trank. Don fuhr fort. Immerhin hielt sie mir die Hand. Zwischen den Anfällen war mir natürlich langweilig. Fürs Flirten mit den Krankenschwestern war ich zu jung, und mit dem Gameboy meines blinddarmlosen Bettnachbarn zu spielen, wurde mir zu öde, nachdem ich Super Mario zum 3. Mal bis zur Prinzessin begleitet hatte. Zu meinem Glück hatte ich einen Walkman mit 3 Kassetten dabei. Die Scorpions, die Toten Hosen und eine Doors-Live-Kassette, die Melinda überspielt hatte. Die Doors gefielen mir am besten, weil sie die perfekte Hintergrundmusik für meine im Turnus von 3 Stunden wiederkehrende Nahtoderfahrung waren. Es war ein unglaubliches Erlebnis, dem Sterben nah zu sein und die Doors zu hören. Ich weiß nicht mehr, wie lange mein Leben aus Doors-Musik und Röcheln bestand. Ich kann nur sagen, dass das Röcheln nach und nach aufhörte. Meine morbide Liebe zu den Doors jedoch bestehen blieb. Als ich dann endlich das Krankenhaus verlassen durfte, ging ich als erstes in den nächsten Plattenladen und kaufte mir alle verfügbaren Doors-Platten, die zum Soundtrack meiner Jugend wurden. Nach und nach habe ich dann die anderen Bands der 60er entdeckt, habe mich bunt angezogen, mir die Haare wachsen lassen und wurde ein Hippie. Oder ein Pseudo-Hippie. Die Echten sind bekanntlich schon lange tot. Oder leben mit ihrem Professorengehalt auf Lanzarote, sagte Kalle. Tom stimmte ein. Ach, ihr beiden Hübschen. Dieser Tag war weitaus weniger bedeutend, als ihr annehmt. Keuchhusten, Wespenstiche, Verkehrsunfälle, Reitunfälle sind sehr alltägliche Dinge. Man darf nicht dem Irrtum verfallen, dahinter eine Art Sinn entdecken zu wollen. Wichtig ist nur, was es euch bedeutet. Seitdem ich Behinderte betreue, gefällt mir der Gedanke daran, dass... Ich meine damit, ich betrinke mich mit euch. Ich lehne mich zurück und spüre eine unendliche Leichtigkeit gegenüber den Dingen, die mir widerfahren oder widerfahren können. Ich glaube nicht an Schicksal, Götter, Elfen oder Trolle, doch ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass die Möglichkeit besteht, Dinge ertragen zu müssen, zu denen mir die Fantasie fehlt, sie mir auszumalen. Im Vergleich zu den Gedanken vorher kann das, vorrangig von außen betrachtet, etwas Beunruhigendes haben. Schaut euch zum Beispiel Hubert an. Früher war er ein hochintelligenter, vielversprechender Junge, der schon auf dem Gymnasium angemeldet war, als er eine Hirnhautentzündung bekam. Die Entzündung breitete sich aus. Er lag ein halbes Jahr im Koma und seitdem ist sein Sprachzentrum gestört. Nun muss er durchgängig seine Nonsenssätze sagen, ohne dabei reflektieren zu können, dass seine Gehirnleitungen von einem kleinen unscheinbaren Virus aufgefressen wurden. Der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht. Und dann verschluckt er eine Wespe, bekommt anstelle eines Tubus Kamillebonbons in den Hals gesteckt und schwuppdiwupp ist er weg. Es gibt so unzählige Beispiele. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, mit diesen Erfahrungen zurechtzukommen, nämlich die, dass man mit ihnen zurechtkommt. Lebt eure Jugend unbefangen, aber nehmt sie nicht so wichtig, dass sie euch in 10 Jahren albern vorkommt. Kalle unterbrach. Und darum schlage ich vor, dass wir einen weiteren Molotow-Cocktail trinken und uns darüber freuen, dass wir dies können. Ich kann noch 2 trinken, bekräftigte Don. Und ich 3, sagte Tom. Die Reise war vorbei. Kalle erhielt nach 2 Wochen ein, wie er es nannte, billiges Blatt Papier mit der Unterschrift vom Vertreter des Bundespräsidenten, das ihm bescheinigte, eine Art Held zu sein. Er erhielt 3 Tage außerordentlichen Urlaub für sein mutiges Verhalten. Satanisten kommen in die Psychiatrie, wenn sie jemanden aufschlitzen, und ich bekomme dienstfrei, sagte er. Satanisten töten, du hast dein Leben gerettet, antwortete Don. Es hätte mich nicht gestört, wenn er gestorben wäre.